Erster, dies ist eine Botschaft von Jahwe an Israel. Jahwe ist der Gott, der den Himmel gemacht, die Erde gegründet und den Menschen seinen Geist gegeben hat. Zweiter, Jahwe sagt, ich werde Jerusalem zu einer Schale machen, die alle umliegenden Völker taumeln lässt. Auch Juda wird bei der Belagerung Jerusalems dabei sein. Dritter, an diesem Tag werde ich Jerusalem zu einem schweren Stein für alle Völker machen. Jeder, der versucht, ihn zu heben, wird sich verletzen, und alle Nationen der Erde werden sich gegen Jerusalem versammeln. Vierter, Jahwe sagt, an diesem Tag werde ich alle Pferde mit Panik schlagen und ihre Reiter verrückt machen. Aber ich werde das Volk Juda beschützen, während ich die Pferde der anderen Völker blind mache. Fünfter, dann werden die Anführer Judas denken, die Bewohner Jerusalems sind nur durch Jahwe, den Herrn der Heere, ihren Gott, stark und sicher. Sechster, an diesem Tag werde ich die Anführer Judas wie glühende Kohlen in einem Holzstapel und wie eine brennende Fackel in einem Getreidehaufen machen. Sie werden alle umliegenden Völker vernichten, aber Jerusalem wird sicher an seinem Platz bleiben. Siebter, zuerst wird Jahwe den Familien in Juda helfen, damit der Ruhm der Familie Davids und der Ruhm der Bewohner Jerusalems nicht größer wird als der Ruhm Judas. Achter, an diesem Tag wird Jahwe die Bewohner Jerusalems beschützen. Der Schwächste unter ihnen wird an diesem Tag so stark sein wie David, und die Familie Davids wird wie Gott oder wie ein Engel Jahwes vor ihnen her sein. Neunter, an diesem Tag werde ich alle Nationen vernichten, die gegen Jerusalem gekämpft haben. Zehnter, aber über die Familie Davids und die Bewohner Jerusalems werde ich einen Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Sie werden auf den schauen, den sie durchstochen haben, und um ihn trauern, wie man um den einzigen Sohn trauert. Sie werden bitterlich weinen, wie man um den erstgeborenen Sohn weint. Elfter, an diesem Tag wird es in Jerusalem eine laute Totenklage geben, so wie die Klage um Hadadrimon in der Ebene von Megiddo. Zwölfter, das ganze Land wird klagen, jede Familie für sich, die Familie Davids und ihre Frauen für sich, die Familie Netans und ihre Frauen für sich, dreizehnter, die Familie Levis und ihre Frauen für sich, die Familie Schimais und ihre Frauen für sich, vierzehnter und ebenso alle anderen Familien, jede Familie für sich und ihre Frauen für sich.